Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's now go to verse 17. Gehen wir nun zu Vers 17. By living in God, love has been brought to its full expression in us. Indem wir in Gott leben, ist die Liebe in uns voll zum Ausdruck gebracht worden. Remember, how do we live in God? Erinnere dich, wie leben wir in Gott? We live in God by living and walking in love. Wir leben in Gott, indem wir in Liebe leben und in Liebe wandeln. Look at the promise for those who are living in God, which means who are walking in love. Schau dir die Verheißung für diejenigen an, die in Gott leben, das heißt, die in der Liebe wandeln. Love has been brought to its full expression in those people. Die Liebe hat in diesen Menschen ihren vollen Ausdruck gefunden. One of the meaning here is love has reached its goal. Eine der Bedeutungen hier ist, die Liebe hat ihr Ziel erreicht. What a beautiful thing to think that love has a goal and it has achieved this goal. Wie schön ist es zu denken, dass die Liebe ein Ziel hat und dieses Ziel erreicht hat. This should be the desire for every Christian walking the earth. Das sollte der Wunsch eines jeden Christen sein, der auf der Erde wandelt. So as we walk in love, as we walk in God and live in God. Wenn wir in der Liebe wandeln, in Gott wandeln und in Gott leben, love can totally and fully express itself in us and through us. Kann sich die Liebe in uns und durch uns vollständig und in vollem Umfang ausdrücken. And then he says, so that we may fearlessly face the day of judgment. Dann heißt es, damit wir dem Tag des Gerichts furchtlos entgegensehen können. Why are Christians afraid at the end of their lives on earth? Warum haben Christen Angst vor dem Ende ihres Lebens auf der Erde? If we simply live in God, God lives in us, live our lives in love, we fearlessly look ahead to this day. Wenn wir einfach in Gott leben, Gott in uns lebt und wir unser Leben in Liebe leben, werden wir furchtlos diesem Tag entgegensehen. Do you know what the original Greek means for this word fearlessly here? Weißt du, was furchtlos im griechischen Original bedeutet? It means freedom of speech. Es bedeutet Redefreiheit. It means boldness. Es bedeutet Kühnheit. It means to be really frank and open. Es bedeutet wirklich offen und ehrlich zu sein. Think about this. Denk darüber nach. So the Bible says that if we learn to just walk in love the way God wants us to walk in love, we are totally open and free to speak out before him at his day of judgment. Die Bibel sagt, dass wir, wenn wir lernen, in der Liebe zu leben, wie Gott es von uns möchte, völlig offen und frei sind, um vor ihm am Tag seines Gerichts zu sprechen. And then John tells us why. Dann sagt uns Johannes, warum. Because all that Jesus now is, so are we in this world. Denn alles, was Jesus jetzt ist, das sind auch wir in dieser Welt. Look, not that Jesus was when he walked the earth. Schau, nicht was Jesus war, als er auf der Erde wandelte. But he says, all that Jesus now is, so are we in this world. Sondern es heißt, alles was Jesus jetzt ist, das sind auch wir in dieser Welt. How is Jesus right now? Wie ist Jesus jetzt? Was macht Jesus gerade jetzt? Jesus is seated above every power and principality, reigning sovereignly. Jesus sitzt über jede Macht und jedem Fürstentum und regiert souverän. Jesus is not stressed by any difficulty. Jesus ist von keiner Schwierigkeit gestresst. Jesus laughs at the plans of his enemy. Jesus lacht über die Pläne seines Feindes. And the Bible is telling us that we are right now in the world that we live in as Jesus is. Die Bibel sagt uns, dass wir gerade jetzt in der Welt, in der wir leben, genauso wie Jesus sind. What would be if you would walk down the streets with the awareness that just as Jesus is in heaven, so are you now on earth? Was wäre, wenn du durch die Straßen gehen würdest, in dem Bewusstsein, dass du jetzt auf der Erde genauso bist, wie Jesus im Himmel ist? I can guarantee you, you would never worry about a single thing. Ich garantiere dir, du würdest dir nie wieder Sorgen über irgendetwas machen. So the Bible gives us this beautiful promise and I would say challenge. Die Bibel gibt uns also dieses schöne Versprechen und ich würde sagen, diese Herausforderung, that we walk the earth in the same authority that Jesus now sits in heaven. Dass wir auf der Erde in derselben Autorität wandeln, die Jesus jetzt im Himmel hat. We are seated above every other power and principality. Wir sitzen über jeder anderen Macht und jedem anderen Fürstentum. But do you know, the Bible puts a condition to it. Aber weißt du, die Bibel knüpft eine Bedingung daran. And the condition is to live in God, so that love can has its full expression. Die Bedingung ist, in Gott zu leben, damit die Liebe ihren vollen Ausdruck finden kann. And living in God means walking and living in love. In Gott zu leben bedeutet, in Liebe zu leben und in Liebe zu wandeln. Do you see how many incredible effects it has for our lives when we truly learn to walk in love? Siehst du, wie viele großartige Auswirkungen es auf unser Leben hat, wenn wir wirklich lernen, in Liebe zu leben? We will be fearless. Wir sind furchtlos. We will have no fear whatsoever for the end of our lives and the time of judgment. Wir haben keinerlei Angst vor dem Ende unseres Lebens und dem Tag des Gerichts. We will live in the great victory over the evil one, because the one who is in us is much greater. Wir leben in großem Sieg über den Bösen, weil der, der in uns ist, viel größer ist. We live in the total protection, because in God we are perfectly safe. Wir leben in absolutem Schutz, weil wir in Gott vollkommen sicher sind. God is permanently expressing himself through us. Gott drückt sich ständig durch uns aus. We have incredible freedom that we can enjoy because Jesus purchased it for us. Wir genießen eine unvorstellbare Freiheit, weil Jesus sie für uns erkauft hat. If you see everything that is promised to those who walk in love, wenn man bedenkt, was all denen verheißen ist, die in der Liebe leben, you almost have to be like not quite right in your mind not to really want to walk in love. Dann muss man fast verrückt sein, wenn man nicht wirklich in Liebe leben will. It's like you have to pay maybe 1 euro to get the lottery for millions and millions of euros. Like, who wouldn't spend that euro? Es ist, als müsste man etwa 1 Euro zahlen, um in der Lotterie Millionen und Abermillionen Euro zu gewinnen. Wer würde diesen Euro nicht ausgeben? The benefits of walking in love are so great and so wonderful that we shouldn't even have to think about whether we want to walk in love or not. Die Vorteile eines Lebens in Liebe sind so groß und wunderbar, dass wir nicht einmal darüber nachdenken sollten, ob wir in Liebe leben wollen oder nicht. Let me tell you something, my dear friend. Ich möchte dir etwas sagen, mein lieber Freund. The closer it gets to the return of Jesus, je näher wir der Wiederkunft Jesu kommen, and the crazier the world gets, und je verrückter die Welt wird, the more this needs to become our experience, desto mehr muss es zu unserer Erfahrung werden, that we live in this world just as Jesus is now, dass wir in dieser Welt leben, so wie Jesus jetzt lebt. This is going to make such a difference to the people around us. Das wird für die Menschen um uns herum einen großen Unterschied machen. I have a great conviction in my heart that God will give a beautiful harvest to us before Jesus returns. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott uns eine wunderbare Ernte schenken wird, bevor Jesus wiederkommt. But it's not going to happen through us unless to learn to be an expression of God's perfect love. Aber das wird durch uns nur geschehen, wenn wir lernen, ein Ausdruck der vollkommenen Liebe Gottes zu sein. Love is so incredibly powerful. Liebe ist so unvorstellbar mächtig, that it can bring us to the place where we will walk the earth right now as powerful and sovereign as Jesus is in heaven. Dass sie uns an einen Punkt bringen kann, wo wir schon jetzt so kraftvoll und souverän auf der Erde wandeln, wie Jesus im Himmel ist. God already sees you like this. Gott sieht dich bereits so. Time for you to see yourself like this too. Es ist an der Zeit, dass du dich auch so siehst. See you tomorrow. Bis morgen.